Erster, hört mir zu, mein Volk. Ich möchte euch etwas Wichtiges sagen. Zweiter, ich erzähle euch alte Geschichten. Es sind wichtige Worte von früher. Dritter, wir haben diese Geschichten von unseren Vätern gehört. Vierter, wir sagen sie unseren Kindern weiter. Wir erzählen von Gottes Kraft. Fünfter, Gott gab Israel feste Regeln. Die Väter sollten sie Kindern zeigen. Sechster, die Kinder sollen die Regeln lernen. Sie erzählen es später weiter. Siebter, sie sollen Gott vertrauen. Sie sollen seine Taten nicht vergessen. Achter, sie sollen nicht wie ihre Väter sein. Die Väter waren ungehorsam. Neunter, die Männer von Ephraim hatten Bögen. Aber sie liefen weg. Zehnter, sie hielten sich nicht an Gottes Regeln. Sie wollten nicht gehorchen. Elfter, sie vergaßen seine Wunder. Sie dachten nicht an seine Hilfe. Zwölfter, Gott tat Wunder in Ägypten. Die Väter haben das gesehen. Dreizehnter, er teilte das Meer. Das Volk ging trocken hindurch. Vierzehnter, am Tag half eine Wolke. In der Nacht gab Feuerlicht. Fünfzehnter, er machte Steine in der Wüste kaputt. Viel Wasser kam heraus. Sechzehnter, Wasser floss wie ein Fluss aus dem Stein. Siebzehnter, aber sie machten weiter Fehler. Sie waren böse gegen Gott. Achtzehnter, sie wollten Gott prüfen. Sie verlangten nach besonderem Essen. Neunzehnter, sie sprachen schlecht über Gott. Kann Gott uns hier füttern? Zwanzigster, er gab uns Wasser. Aber kann er auch Fleisch geben? 21. Gott hörte das und wurde böse. Ein Feuer brannte gegen Israel. 22. Sie glaubten Gott nicht. Sie vertrauten seiner Hilfe nicht. 23. Gott sprach zu den Wolken. Er öffnete Türen im Himmel. 24. Er ließ Manna regnen. Das Volk hatte Brot zum Essen. 25. Menschen aßen das Brot der Engel. Gott gab ihnen genug. 26. Er schickte starken Wind vom Himmel. Der Wind war stark. 27. Er ließ Fleisch regnen wie Staub. Es gab viele Vögel. 28. Die Vögel fielen mitten in ihr Lager. Sie lagen überall. 29. Das Volk aß und wurde satt. Gott gab ihnen alles. 30. Aber sie wollten immer mehr. Das Essen war noch im Mund. 31. Da wurde Gott sehr böse. Viele starke junge Männer starben. 32. Trotzdem machten sie Fehler. Sie glaubten seinen Wundern nicht. 33. Deshalb endete ihr Leben schnell. Ihre Jahre vergingen sehr schnell. 34. Wenn sie starben, suchten sie Gott. Sie kamen zu ihm. 35. Sie dachten daran, Gott ist unser Schutz. Er rettet uns. 36. Aber sie sagten nur nette Worte. Sie lügten Gott an. 37. Ihr Herz war nicht ehrlich. Sie hielten nicht sein Wort. 38. Aber Gott war gut. Er vergab ihre Sünden und half. 39. Er wusste, sie sind nur Menschen. Sie sind wie Wind. 40. Oft waren sie in der Wüste böse. Sie machten Gott traurig. 41. Immer wieder prüften sie Gott. Sie ärgerten den heiligen Gott. 42. Sie vergaßen seine Kraft. Er hatte sie von Feinden gerettet. 43. Er tat große Zeichen in Ägypten. Er zeigte Wunder in Zoan. 44. Er machte das Wasser zu Blut. Niemand konnte daraus trinken. 45. Er schickte schlimme Fliegen und Frösche. Sie machten alles kaputt. 46. Heuschrecken fraßen ihre Pflanzen. Die ganze Ernte war weg. 47. Hagel machte ihre Weinstöcke kaputt. Die Bäume gingen kaputt. 48. Der Hagel tötete ihre Tiere. Blitze trafen ihre Herden. 49. Gott schickte seinen Zorn. Er schickte viel Unglück über sie. 50. Er ließ seinem Zorn freien Lauf. Viele Menschen starben krank. 51. Er tötete die ersten Söhne in Ägypten. Überall war Trauer. 52. Er führte sein Volk wie Schafe durch die Wüste. 53. Sie hatten keine Angst. Aber das Meer bedeckte ihre Feinde. 54. Er brachte sie in sein Land. Er gab ihnen Berge. 55. Er jagte andere Völker weg. Israel bekam das Land. 56. Aber sie waren wieder böse. Sie hörten nicht auf Gott. 57. Sie waren untreu wie ihre Väter. Sie waren nicht ehrlich. 58. Sie beteten falsche Götter an. Das machte Gott sehr böse. 59. Gott sah das und wurde zornig. Er verließ das Volk. 60. Er verließ sein Haus in Silo. Dort wohnte er vorher. 61. Feinde nahmen seine Kraft weg. Die Feinde gewannen alles. 62. Er ließ sein Volk im Krieg sterben. Er war böse. 63. Das Feuer tötete junge Männer. Mädchen konnten nicht heiraten. 64. Die Priester starben im Krieg. Die Witwen weinten nicht. 65. Dann wachte Gott auf. Er war wie ein starker Held. 66. Er jagte seine Feinde weg. Sie hatten für immer Schande. 67. Er wählte das Haus von Josef nicht. Ephraim wollte er nicht. 68. Er wählte den Stamm Juda. Er liebte den Berg Zion. 69. Er baute dort sein Haus. Es war fest wie die Erde. 70. Er wählte David als Diener. David war vorher ein Hirte. 71. David passte auf Schafe auf. Jetzt sollte er Israel führen. 72. David führte das Volk gut. Er war ehrlich und klug.